Ja, Laserdance ist das. War mal ganz dick drin vor ein paar Jahren. Immer dienstags und mittwochs ist Charlie 2000, der Nachtschwärmer, der Obernachtschwärmer von Dienst. Und gestern ist mir ja was, da habe ich eine Unterlassung begangen. Gestern zwischen 11 und 12, zwischen 23 und 24 Uhr. Da habe ich keinen Mandawitz gebracht. Nein, ich hab's vergessen. Heute holen wir's nach. So, 22.51 Uhr jetzt gleich. Und der nächste Song geht an alle Mädels, die Samstag immer zum Tanzen gehen. Genau, Fun! Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Extra für euch. Tanzen gehen, ja. Radio Action, Radio Action. something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. When your girl has left you out on the pavement, then your dreams fall apart at the seams. Your reason for living, your reason for leaving. Don't ask me what it means. I don't know the answer to that question. If I knew, The Look of Love. Unsere Heimat, unser Land, unsere Zukunft, unsere Kinder. Kinder? Lass mal gleich damit anfangen. Oh, du bitte. Ja? Eines musst du mir für unsere Zukunft versprechen. Und das wäre? Bitte keine Witze mehr. Das verspreche ich dir. Aber einen habe ich noch. Kommen wir zum Arzt, sagt Herr Doktor, immer wenn ich so mache und so, dann tut das hier unheimlich weh. Darauf der Arzt, ja, dann machen Sie doch nicht so. Na, dann wollen wir mal einen Blick in die Portemonnaie werfen. Da wuchert ja ein 500-Mark-Schein, der muss sofort operativ entfernt werden. Schwester Zange, Schlüpfer! Professor Dr. Sauerbruch, beim Betrachten einer Kniekehlenverletzung mit dem Titel, das kann ja Alter werden. Zwei junge Männer, die im 10. Stockwerk eines Hauses den Außenputz befestigen und plötzlich bricht das Gerüst zusammen und die beiden stürzen hinunter. Der eine wird am Boden zerschmettert. Der andere hat Glück gehabt, der mit dem rechten Auge an einem Nagel hängt. Gib mir mal bitte eine Zigarette, meine Schachtel ist noch im Automaten. Bitte, bitte, tu's nicht! Bitte, rief sie. Ihre Augen waren angsterfüllt. Bitte, bitte, tu's nicht! Bitte nicht! Doch es war zu spät. Er hatte die Heino-Platte schon aufgelegt. Tante, ich habe meinen Pfeil in deinen Garten geschossen. Darf ich den mal wieder haben? Ja, aber gerne, mein Kleiner. Wo steckt der denn? Ja, in deiner Katze. Oh. Ich bin dauernd unterwegs. Man ist überhaupt gar nicht zu Hause. Man ist richtig gestresst. Dauernd in irgendeiner Stadt überall. Und privat ist da auch nichts mehr. Wenn ich nicht auf den Flughäfen immer nach Waffen abgesucht werden würde, hätte ich überhaupt kein Sexualleben mehr. Frau Krüger, Sie wohnen jetzt seit 6 Jahren an der Autobahn. Gibt es irgendwelche Folgeschäden? Nein, nein, nein! Bitte klatschen nicht so heftig, sonst kommt die ganze schlechte Luft hierher. Oh, das muss ich das sehen. Wir haben ein Autokino, da sind neulich 2 meiner besten Freunde erfroren. Sie wollten den Film sehen, im Winter geschlossen. Jeden Donnerstag treffen sich sämtliche Mitglieder des Otto-Fanclubs in der Telefonzelle. Meine Tante hat immer zu mir gesagt, meine Geburt wäre ein weiterer Beitrag zur Umweltverschmutzung gewesen. Dabei war sie es, die mich aufgefangen hat, als der Arzt mich bei der Geburt vor Lachen fallen ließ. Ich hatte immer ziemlich große Ohren, deswegen durfte ich bei Hasenjagd nicht raus. Lebe an Großhirn, lebe an Großhirn! Wo bleibt der Alkohol? Ich krieg mir auch nichts mehr zu tun hier! Already, already. Sie. Hey, wer spricht denn da? Ich, dein Föhn. Du, Papi. Ja. Mein Kind. Was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren. Okay. Einen habe ich noch. Hey, sie passt ja gar nicht auf. Selbstverständlich passe ich auf. Nein, sie passen nicht auf. Doch, ich passe auf. Doch, der passt auf. Dankeschön, Otto. Ja. Guten Tag, Herr Kohl. Können Sie mich verstehen? Ja, verstehen Sie sehr gut. Nein, Sie können mich nicht. Genau, 23 Uhr. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Radio Ladies First Horoskop mit unserer Hausastrologin Ruth Bauer-Wolf. Für den morgigen Donnerstag. Widder. Am morgigen Donnerstag werden Sie beruflich und geschäftlich gefordert. Sie sollten hellwach auf Hinweise und Anregungen reagieren. Stier. Menschen, denen Sie jetzt begegnen, können einen nachhaltigen Einfluss auf Sie ausüben. Vergessen Sie am Abend die Liebe nicht. Zwillinge. Jupiter hebt Ihre Lebensfreude und Ihr Selbstvertrauen. Sie erhalten Zuwendung und Lob von allen Seiten. Krebs. Morgen haben Sie ein ausgesprochenes Gespür für Zwischentöne und können die Gedanken anderer vorausahnen. Löwe. Es könnte eine gespannte Situation entstehen, weil ein anderer versucht, Ihnen seine Meinung aufzuzwingen. Lassen Sie sich bitte nicht verunsichern und nicht zur Seite schieben. Jungfrau. Wenn Sie Ihre Erwartungen zu hoch stecken, werden Sie mit Sicherheit enttäuscht. Waage. Neptun lässt Sie ein wenig träumen. Ein romantischer Stimmungseinfluss begleitet Sie den ganzen Tag lang. Skorpion. Konflikten gehen Sie besser aus dem Weg. Es besteht allerdings die Gefahr, geh- oder enttäuscht zu werden. Schütze. Sie brauchen etwas mehr Freiraum und reagieren daher auf Einschränkungen und Bevormundungen unnötig heftig und eigensinnig. Steinbock. Trotz innerer Hochspannung sollten Sie nichts übereilen oder erzwingen wollen. Sonst kann ein Fehlschlag eintreten, den Sie noch lange verspüren. Wassermann. Unheimlich leicht können Sie morgen Informationen aufnehmen, dazulernen, unter Umständen auch schreiben. Fische. Anregende Gespräche bringen Sie ein ganzes Stück weiter. Welcome! Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000! And right on, baby! Wow! So, 23 Uhr, 3 gleich. Hallo Nachtschwimmer! Bei uns geht's gleich weiter mit den Gewinnspielen, aber erst muss Charlie noch seine Termine kundtun. Nämlich die rollende Disco Charlie 2000, die größte Süddeutschlands, ist unterwegs. Am kommenden Samstag, den 8. Juni in Immendingen. Immendingen in der Fritz-Böhle-Halle. Und wer weiter einen Anfahrtsweg von mehr als 100 Kilometer hat, zahlt natürlich keinen Eintritt, ist immer so. Und ihr werdet lachen, da kommen einige. Die fahren sogar noch weiter. Dann vielleicht schon mal vorschauen, am 14. Juni ist dran Lichtenau, das Festzelt, das ist bei Rastatt. Und am Samstag, den 15. Altenheim, die Festhalle, das ist bei Offenburg. Hey, we're Johnny 2000. 20,000 on the road. On the road again. With Charlie 2000 on the road. On the road again. Hey, with Charlie 2000 on the road. So, alles klar fürs kommende Wochenende. Roger. With Charlie 2000, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Wow, with Charlie 2000 on the road. On the road again. Okay, okay, so ein paar heiße neue Platten dabei. Yeah. Ein paar Remixe, Mixe und so weiter. Und natürlich unser Gewinnspiel. Hey, are you ready for Disco Sound? Frisch aufgemixt im Studio, Safety Dance. Ich weiß nicht genau, ob es so ganz gut gelungen ist. Ich habe gerade hier die neueste Hitparade von Media Control in der Hand und mit Freude stelle ich fest, dass 10 kleine Nägelein leicht abgefallen sind. Haha! Mir geht der Song nämlich nicht mehr aus dem Kopf. Wir sind jetzt auf Platz 9, von 4 auf Platz 9. 10 kleine Nägelein, nein, nein, nein! 6 kleine Nägelein gingen in die Sümpf. Das eine stach ne Biene tot, da waren's nur noch 5. Ein kleines Nägelein, das weinte sehr. vergessen und allein, voll Trauer und voll Schmerz war erfüllt sein ganzes Herz. Ein kleines Negerlein, das hatte einen Stehen. Es schnappte sich eine geile Braut. Dann waren's wieder 10. Okay! 2, 1, 5. So, hier ist Sabrina, Made by Italy. Hallo Sabrina, wenn ich hier das Plattencover angucke, fällt mir nämlich gar nichts mehr ein. Super! So, diese Platte war für den Stefan aus Offenburg ganz speziell. Und dieser Song ist ein Muse für jeden Disc-Jockey. You a Disc-Jockey? Aber sicher, das glaubst du doch. Geil. Direkt aus dem Busch importiert. Übrigens ganz neu. So, jetzt geht's los mit dem Gewinnspiel. Also, ich stelle hier vier Oldies vor ineinander gemixt. Die möchte ich die Interpreten wissen. Okay, alles klar? Round, round, get around, I get around. Das ist die erste Frage. Wie heißt diese Gruppe? Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl. So, das ist jetzt gleich die Nummer 2. Frage Nummer 2. Hey, baby, won't you take a chance? Wie heißt der Sänger? Jetzt sind die Oldie-Spezialisten hier gefragt. So, jetzt die Nummer 3. Julian the Skies, Nummer 3. Frage Nummer 3. Judy in the Sky. Hey, that's what you call. Aha, das ist die Nummer 4. Das ist Nummer 4, dürfte auf keinen Fall schwierig sein. Das ist der Tiger, hört man schon aus 1000 Tigern raus. Hey, hey, hey. Let's go! Let's go. 23:24 Uhr. Erste große private Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Take a chance and dance if you can romance it. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Hey, dance to the beat to the rhythm of the street. Ah, so, alles klar? Hey, hey, hey. Let's go, ihr ruft mich an. 0722 700 307. Aber das dürfte schon die bekannteste Nummer im weiten Radioland sein. Du bist dran. Hier legen Sie den Mike. So, wenn ich in die Leitungen reingehe, kommt hier der Aufsteiger der letzten 2 Wochen. Und ich bin sicher, dass er bald unter den ersten 5 sein wird. Achtung, Achtung! Disco Radio Action, Disco Radio Action. Denise, Just Another Tree. Erster Kandidat ist der Jochen Erdl aus Ludwigsburg, 23 Jahre. Jawohl, ja. Bist du ein Nachtschwärmer? Ach Gott, ja, ich gehe relativ spät ins Bett. Gehst relativ spät, aber spät raus auch, oder wie? Ja. Oder früh? Das sowieso. Gut, so, was meinst du jetzt, was da alles drin war? Also, der letzte Titel war Tom Jones. Richtig. Der vorletzte war John Fred and his Playboy Band. Hey, super, ja, genau. Der zweite war Chris Montez. Und Let's Dance Chris Montes, ja. Das erste war Beach Boys. Ey! Juhu! Er hat's richtig. Mit 23, Hut ab. Das sind nämlich 10 Mark für dich. Bleibst du mal dran? Ja. Wetten, dass sie bald ganz oben ist? Da wette ich meine zwei alten Lenko-Plattenspieler zu Hause geben. C-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite disc and your favorite music. M-U-S-I-C, we can keep the beat. Keep on listening to the music. Sonnachtschwärmer, 23:30 Uhr. This is poison. so be alert and cautious. Hopefully, habe ich jetzt bald. I thought I saw a pretty cat. Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and. Immer noch nicht, aber jetzt gleich. Oh, stell dich in die Ecke. Ow. Hit it. Schön, dass wir wieder. Dr. Alban. Hallo, Nachtschwärmer. Boogie, gonna get ya. Jetzt gibt's noch einen kleinen Geheimtipp. Lonnie Gordon. I feel good. Like I knew that I would know. Ha, wenn man den Song mit vollem Power hört, das juckt ein alt Knochen. Thank you. your baby. Hurricane, die Super Disco in Kiel Sundheim. Ladet morgen ein, morgen und wie jeden Donnerstag, zum Stereo-Trinken. Oh, das kommt super an. Stereo-Trinken, was ist das? Ein Getränk bestellen und auch nur eins bezahlen, aber ein zweites dazu bekommen. Kostenlos dazu. Dazu natürlich viele nette Leute, tolle Musik. Freitags Eintritt frei im Hurricane. Und samstags Party bis morgens um 5 Uhr. Marina, Marina, Marina, die voglio. My name is Charlie. Ha, wer hätte das gedacht? My name is Charlie. Hi, all you rich MCs, wherever you might be. I'm MC Dizzy D, there's no one better than me. I am what I am, ain't got no master plan, except for rocking everybody just to... 23:40. Nein, nein, nein, nein, das sagt nur seine Termine nochmal. Und trotzdem. Kommendes Samstag, 8. Juni, Immendingen, die Fritz-Böhle-Halle. Wir sitzen hier und warten. Und wir kommen da mit mehreren Tonnen Material, eine Riesenanlage. Und über 200 Kilowatt Licht, 18.000 Watt Sound. Und wart nur auf den Charlie. Da legt ihr die Ohren an. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Ausgehen, denn ich steh nun mal unheimlich auf nen Mann mit einem Bart. Wenn die ersten Haare sprießen, leg ich dir mein Herz zu. Dann noch eine Woche später, am 14. Juni, ist Charlie 2000 im Festzelt, ganz klar im Sommer, und zwar in Lichtenau. Und am Samstag, den 15. Juni, in Altenheim. Also nicht im Altenheim, sondern in Altenheim. Das ist bei Offenburg. Den Lohn versoffen, hat Haus und Hof verspielt. Ihn hat es nicht getroffen, hat ohne Glück gespielt. Jetzt steht er da am Tresen, der Durst bringt ihm fast um. Er wäre beinahe reich gewesen und der Hut geht für ihn rum. Hey, eine Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Äpfel in seinem Portemonnaie. Lass doch mal den Charlie. So, das ist jetzt klar. 23.43 Uhr. Jetzt habe ich eine ganz schöne Platte für alle Nachtschwärmer und Nachtschwärmerinnen. Oh my radio. Hier ist der große Private. Sure sounds good to me. Yeah, there's nothing like my Also, bitteschön. You better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Gonna love you just as much as she can. And Ist ja schon ein bisschen älter, aber starke Song immer noch von Paul Young. Ja, immer dienstags und mittwochs ab 23 Uhr. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Aber jetzt hier. Links, 2, 3. Das war ein Kalter. So, Remix-Spezial. The Pet Shop Boys. Remix, das heißt irgendwie verändert, anders gemacht, vielleicht noch besser manchmal. We'll be right back. Da rufen mich schon die Manta-Fahrer an. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die haben mich wieder verfolgt. Heute beim Herfahren durch Baden-Baden habe ich zwei Mantas verfolgt. Die können anscheinend keinen Spaß vertragen. Aber auf jeden Fall habe ich die abgeschüttelt. Wisst ihr wie? Also, das war so. Ich kam an eine Ampel. Und die standen hinter mir. Ich hatte den Blinker links gesetzt. Bin aber rechts abgebogen. Habe ich die reingelegt? Das gibt's ja nicht. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. I love my radio, my midnight radio. Oh, my Midnight Radio, Sperr für Nachtschwärmer. I love my radio, my Midnight Radio. Ich war 23:56 Uhr, meine letzten paar Minuten sind angebrochen. Aber nicht ohne, dass ich noch einen Manta-Witz loswerde. So, wer das nicht als Spaß versteht, ist selbst schuld. Also, beim großen Schneegestöber im Winter nötigt ein Manta-Fahrer einen Schneepflug zum Anhalten. Stürmt draußen, fragt den verdutzten Fahrer: Ey, Alter! Wo gibt's denn den geilen Spoiler? Manni, der Manta-Fahrer, zur freundlichen Verkäuferin. 2 Kilo gehacktes und 150 Gramm Salami, bitte. Sind Sie Manta-Fahrer, was? Aber ich habe doch nicht mal E oder Bo gesagt. Ja, aber Sie sind in der Bäckerei. Noch einer? Zum Einschlafen? Haltet ihr das noch aus? Okay. Gut. Ein Manta-Fahrer geht mit einem Papagei auf der Schulter durch die Stadt. Wundert sich ein Passant: Ey, sieht ja toll aus. Kann der auch sprechen? Antwortet der Papagei: Ja, ein wenig. Das war's wieder beim großen Privaten. Heute am Mittwoch, den 5. Juni. the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio. Tschüss, sagt Charlie 2000. We've got the radio you want. We've got the radio you want.